ARD. Was hat man aus unserem schönen Ettersberg gemacht? Weimarer Erinnerungen an das Konzentrationslager Buchenwald. Feature von Henry Bernhardt. Der Ettersberg, eine 478 Meter hohe Erhebung nördlich von Weimar. Das Klima ist durch die Lage des Berges ungewöhnlich rau. Wenn es aber windstill ist und gerade mal kein Nebel den Berg bedeckt, laden die ausgedehnten Laubwälder zu Spaziergängen ein. Auch der Geheimrat Goethe sei des Öfteren hierher gewandert. Eine riesige Eiche, unter der er sich mit der verehrten Frau von Stein gern ausgeruht haben soll, ist nach ihm benannt worden. Belege dafür gibt es nicht, aber die Legende blieb. Vom Standort der Eiche hat man einen weiten Blick auf die Umgebung Weimars. An der Seite des Berges liegen kleine Dörfer. Das Plateau ist unbewohnt. In der Umgebung von Weimar, mitten im schönen Thüringer Land, in der Gegend, wo vor 150 Jahren eine hohe Auffassung der Menschenwürde verbreitet wurde, steht heute eine moderne Folterkammer, das berüchtigte Konzentrationslager Buchenwald, wo Tausende von ausgesprochenen Sadisten unter Anwendung aller erdenklichen Schikane zu Tode gequält wurden. Der Gegensatz zwischen der idyllisch schönen Landschaft und dem furchtbaren Geschehen in Buchenwald ist unaussprechlich. Ich war der Erste, die in Buchenwald gesehen hat, von Oetstedt. Das war Winter. Wann war das, in welchen Jahren? Jedenfalls haben wir noch Getreide gedroschen im Winter mit. Und da waren wir fertig mit Dreschen. Das war so Nachmittag um vier herum, neben drei. Und es war eine wunderschöne Landschaft draußen. Und da haben wir Kaffee getrunken. Und da sage ich, wisst ihr was? Jetzt hätte ich Lust, mit den Skiern eine Tour durch den Ettersberg zu machen. Da wussten wir noch nicht, dass da oben was war. Und da sagt der Nachbar, der war älter wie ich, da gehe ich immer mit. Ach, ich sage, ich brauche dich nicht. Ja, ich gehe immer mit raus. Der Skier her, der Skier angeschnallt und nur auf den Niedersberg. Los, gingen wir alle beten. Und wie wir da oben waren, weiß ich auch nicht mehr, wo das war. Auf einmal steht einer mit einem Karabiner unter den Armen unter mir und grillt, stehen bleiben, es wird ohne Anruf scharf geschossen. Der große Gott, ich sage, was ist denn da hier los? So, das ist doch unser Wald. Ich sage, was geht denn da hier los von der Biene? Ich sage, ich weiß nicht, was ich sage. Das werden sie schon erleben. Dora Kühnhausen war damals 17. Zusammen mit ihrer Schwester Brunhilde hat sie die Zeit erlebt, in der das Lager Buchenwald errichtet wurde. Ich finde die beiden in Oetstedt, ein paar Kilometer vom ehemaligen Lager entfernt, am Westhang des Ettersberges. Wir sitzen in dem kleinen Wohnzimmer, in dem sie schon ihre Kindheit verbracht haben. Zunächst sind sie skeptisch. Was ich denn von ihnen wolle? Was für eine Radiosendung? Dann aber erzählen sie. Erinnerungen an eine Kindheit neben dem KZ, an die Häftlinge, die in der Landwirtschaft des Vaters arbeiten mussten. Da war ein Professor dabei, da waren welche dabei, Bibelforscher dabei und welche, die hatten Lila und Winkel als Arbeitsscheue bezeichnet und so. Also kluge, intelligente Menschen und die haben natürlich uns gezeigt, was sie auf dem Rücken hatten, ihre Namen, die Hiebe, die sie gekriegt haben. Mein Vater war der Erste, der es gesehen hat. Der hat ja in der Scheune mitgearbeitet. Ja, solche Dinge haben wir erlebt. Also Sie wussten dann, haben die auch erzählt, wie es drin so zugeht? Ja. Und wir konnten an und für sich uns, wir mussten uns Mühe geben, das für uns zu behalten. Die haben zu uns gesagt, also ihr helft uns mehr, wenn ihr still seid und ihr uns jedes Mal, wenn wir hochgehen an unsere armen Brüder da oben, die vor Hunger nicht mehr laufen können, die krank sind, die zum Teil im Seuchenrevier liegen, die haben die Häftlinge selber, die auf der Todesliste standen, die eben sterben sollten, die haben die in die Seuchenbaracke geschafft, da gingen die Häftlinge nicht, die SSer nicht nein, weil die dachten, da kriechen sie auch, was stecken sie sich an. Und so haben diese übers Leben gebracht. Und wenn die hochgingen, Die waren so, die hatten nun alle so weite gestreifte Sachen an, als Gürtel einen Strick drum gemacht, hatten mein Vater so ziemlich dick gedrehte Stricke. Und was zwischen Körper und Jacke hineinpasst, an Lebensmitteln, das haben wir mit hochgeschmuggelt. Im Sommer 1937 kommen die ersten 150 Häftlinge auf dem Ettersberg an. Ende des Jahres sind es schon über 2.500. Kommunisten, Sozialdemokraten, Zeugen Jehovas, Vorbestrafte. Sie beginnen, Kasernen für die SS-Truppen und Villen für die Offiziere zu bauen. Für das Lager müssen 40 Hektar Wald gerodet und über 3 Kilometer Stacheldrahtzaun gezogen werden. Die Goethe-Eiche bleibt als einziger Baum auf dem Lagergelände stehen. Die tägliche Arbeitszeit beträgt 14 Stunden, auch sonntags. Kälte, Hunger und Schmutz begleiten die Häftlinge. Der Verpflegungssatz beträgt 55 Pfennig pro Tag und Häftling. Sonntags gibt es oft überhaupt kein Essen. Allein in den ersten 1,5 Jahren sterben über 800 Menschen. Ja, wir haben da tolle Dinge erlebt da oben. Wenn die Hunde bellten und wir waren auf dem Feld und die Sirene ging, ist wieder mal ein armer Schlucker ausgerissen, der hatte Freiheit sucht, sagte Vater. Sagt er. Dann hört man, wie geschossen wurde. Ja, dann konnten wir ja auch direkt in den Steinbruch gucken, am Südhang. Das lag wie eine Landkarte vor uns. Wenn wir da hinten in Richtung Hopfgarten hatten wir Feld, konnten wir prima hingucken. Gerade wie jetzt, so um diese Jahreszeit, da schien die Sonne so direkt rein in den Wald. Da oben, die hatten noch einen Bärenzwinger da oben. Also da waren ein paar Bären drin, die wussten wir sogar auch von den SS-Leuten, dass wenn ein Häftling eine besondere Strafe kriechen sollte, da den Bären zum Fraß hingeworfen. Haben die auch fertig gebracht. Das stimmt. Das glaube ich auch. Die schwarzen Uniformen der SS fielen auf beim Samstagabendtanz im Dorfsaal. Da hatten es die Einheimischen schwer bei den Mädchen. Brunhilde und Dora ist es heute peinlich, dass sie mit Mördern und Folterern getanzt haben sollen. Bei Kriegsende waren die Schwestern Anfang 20. Dora hat dann für die Russen gearbeitet, die in Nordstedt einquartiert waren. Später wurde sie Köchin. Ihre Schwester Brunhilde war Schneiderin. Nebenbei hat sie gemalt. Das ganze Wohnzimmer hängt voller Aquarelle, meist Blumenmotive. Und da sagte meine Mutter, jetzt haben die SSer auf die armen Kerle Jagd gemacht, die Hopfgarten haben sie ein Häftlingszug bombardiert und die sind alle ausgerissen. Bei uns in Seestellen, das ist ein Stückchen Feld, was hinter dem Dorf ist, was unser eigener Acker war, da hinten sollen noch ein paar liegen, ein paar Juden. Junge Kerle, ich sage, da guck ich mal hin, das will ich sehen. Und da bin ich wirklich niedergelaufen und da habe ich die Leichen sehen, alle bitte, die hatten sie totgeschossen. Ein paar ganz junge Bürschchen. Die lagen in ihren gestreiften Sachen, so lagen sie dort, waren aber tot. Und oben auf dem Feldweg fuhr ein LKW mit SS besetzten Hunden. Und da hielten die an und holten die alle beide. Und da war ein Bauer daneben, der lebt nicht mehr. Und der Echte, der machte zur Frühjahrsbestellung seinen Acker fertig mit den Pferden. Da hatten die SSer die zwei Bürschchen auf die Eichen gelegt und da hat sie mit aufgezerrt auf den Weg. Und dann schmissen sie in den LKW hinein. Wissen Sie, so ein LKW, da tropfte Blut durch, das habe ich gesehen. Da hatten sie etliche gefangen und erschossen. Wie die da oben dann noch die alle gesammelt haben, die sie da umgelegt hatten. No. Der Ettersberg ist ja eigentlich praktisch das nahe, heute würde man das sagen, das Naherholungsgebiet der Weimarer Bürger gewesen. Mhm. Mhm. Und auch Jahre vorher. Jahrhundert vorher hat das auch Goethe zu schätzen gewusst. Und was haben die Weimarer da dazu gesagt? Das heißt, man durfte ja nichts sagen, aber die durften ja nicht mehr hierher. Mhm. Denn das war hermetisch gegenüber der Außenwelt abgeriegelt. Und wie ist das begründet worden, den Menschen in Weimar gegenüber? Also uns hat man gesagt, ich bin Thüringer, hat man gesagt, hier ist ein Lager für Verbrecher, die müssen arbeiten. Mhm. Und damit war der Fall erledigt. Mhm. Ja, und da ist nie was durchgesichert. Ja, Ich will mal so sagen, meine Mutter hat mir nach Kriegsende gesagt, unter den Erwachsenen ging dann so ein Spruch, sage nicht zu viel, sonst kommst du ins Buchenwäldchen. Mhm. Also die haben gewusst, dass da irgendetwas Schreckliches ist, aber etwas Genaues war da offensichtlich nicht bekannt. Bei uns hieß es, du kommst nach Dachau. Halt's mal, sonst kommst du nach Dachau. Ja. In Bayern, weiß ich, aus diesem Bereich. Aber die Hamburger meint, dass der Tüten kleben. Und ich bin 25 Jahre nach Buchenwald geboren. Zur Schule gegangen bin ich in Weimar. Das Lager, die Geschehnisse im KZ sind im Unterricht immer wieder zur Sprache gekommen. Schulstunden, Pflichtveranstaltungen. Ich besuche die Dörfer am Ettersberg. Ich will erfahren, wie die Nachbarn mit dem Lager gelebt haben, was sie gewusst haben, und ich will diese Erinnerungen vergleichen mit den Berichten eines Häftlings. Ich stamme aus einer sehr traditionsbewussten sozialdemokratischen Familie. Von der Großmutter her und der Mutter, mütterlicherseits jüdisch. Und natürlich waren wir so erzogen, dass wir auch gegen den Nationalsozialismus waren. Naja, und als junger Mann habe ich mir überlegt, was kann man dagegen tun, um vor allen Dingen unter jungen Leuten und unter Gleichaltrigen doch Freunde zu finden, die ein wenig überzeugt werden könnten, etwas gegen den Nazistaat zu tun. Und das habe ich auch getan. Und mit Gleichgesinnten über den Krieg gesprochen und über die Schrecken des Faschismus und was an furchtbaren Dingen passiert, um ja eigentlich auch um junge Leute zu bewegen, das Gewehr hinzulegen. Ne, das ging eine Zeit gut, aber nicht allzu lange. Und dann wurde ein Freund von mir und ich im Frühherbst 1943 verhaftet. Und ich kam dann nach 6 Monaten Gestapohaft nach Buchenwald. Klaus Trostorfs Adresse habe ich von der Buchenwald-Gedenkstätte erhalten. Er wohnt in Erfurt. Meine Fragen beantwortet er routiniert. Er ist Interviews gewöhnt. Klaus Trostorf ist einer der wenigen deutschen Buchenwald-Häftlinge, die körperlich und psychisch noch in der Lage sind, über ihre Erfahrungen Auskunft zu geben. Die Kommunisten haben sich um mich gekümmert und ich kann das auch heute noch mit vollem Bewusstsein und voller Wahrheit behaupten, dass sie mein Leben gerettet haben. Dass ich ihnen mein Leben zu verdanken habe. Sie haben mich nicht nur moralisch unterstützt, auch mit hier und da, mit etwas Brot oder etwas, überhaupt etwas zu essen. Und sie haben mir auch geholfen in sehr schweren Zeiten, die es hier in Buchenwald eigentlich für jeden gab. Aber durch die Kameradschaft, die ich kennengelernt habe, und auch Freundschaft, man muss das alles zusammen sehen, ja, habe ich die Zeit überstehen können. Ich hatte Glück, sicher, dass ich nicht auf einen solchen Todestransport kam oder nicht in ein Außenkommando. Ja, so habe ich überlebt. Muss sie denn vom Städtle hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Im August 1938 werden 2000 deutsche und österreichische Juden von Dachau nach Buchenwald verlegt. Nach dem Novemberpogrom folgen 10.000 weitere Juden. Bereits auf dem Weg vom Weimarer Bahnhof zum Lager werden Zurückbleibende auf offener Straße erschossen. Die Überlebenden müssen die Leichen mitschleppen. Es begann eigentlich in Weimar ja schon 1931, als der Frick Innenminister wurde in Thüringen, der Nazi Frick, und die Bilderstürmerei betrieb gegen Klee und Kandinsky und Nolde und was alles. Also schon noch zur Weimarer Zeit die Bilder von wirklich hervorragenden Künstlern verbannte. Da begann doch eigentlich schon, und die Weimar haben zugesehen, die Kunststadt Weimar. Und was haben sie genommen? Nichts. Ja, so gut. Aber das sind vielleicht Kleinigkeiten. Aber es summiert sich doch, wenn dazu kommt dann das Verbrennen von Büchern. Wie kann man Thomas Mann verbrennen? oder Heine. Na, so, und das setzt sich doch fort, Stück für Stück. Und da kann mir keiner sagen, dass sie nichts gewusst haben. September 1939, Kriegsbeginn. Transporte mit Polen, Österreichern, Tschechen, Holländern, Sinti und Roma treffen in Buchenwald ein. Später folgen Franzosen und Belgier. Partisanen, Widerstandskämpfer, Kriegsgefangene, willkürlich Deportierte. Angesichts der katastrophalen Überbelegung steigt die Sterberate. Ab Herbst 1941 werden sowjetische Kriegsgefangene eingeliefert und planmäßig erschossen. 8000 Offiziere, politische Kommissare und Juden werden in einer als Arztpraxis getarnten Genickschussanlage getötet. Um die Schüsse zu übertönen, dröhnt aus der Baracke laute Marschmusik. Ab dem Sommer 1944 kommen immer mehr Häftlingstransporte aus den Ostlagern nach Buchenwald. Die Lebensbedingungen verschlechtern sich weiter. Im Januar 1945 sterben täglich 130 Menschen. Als sich im April die amerikanischen Truppen nähern, werden mehr als die Hälfte der 48.000 Häftlinge auf mörderische Evakuierungsmärsche getrieben. Dem passiven Widerstand im Lager ist es zu verdanken, dass es nicht noch mehr waren. Angesichts der nahenden Front setzten sich die Bewacher ab. Die illegal bewaffneten Häftlinge stürmten am 11. April die Wachtürme. Uns hatten sie alles rausgeholt, die Häftlinge, nicht? Was so nicht nied- und nachfeste war, haben mir alles hingegeben. Wie ist denn das genau passiert? Also wenn ich mir das vorstelle, ich meine, Sie haben ja gewusst, ne, dass da ein Lager... Ja, freilich haben wir das gewusst. Und da kommt, war das eine richtige Menschenlawine, die da ankam dann? Oder ging das so nach und nach? So schlimm war es gar nicht. Ja, wir waren im Ollendorfer Feld, wo der Buchenwald damals aufgemacht worden ist. Und da bewegt es sich auf einmal so querfeld. Die sind ja nicht nur die Straße gegangen, die machten ja hier wie die Bienen. Gell? Da ging es an den Korb, da haben sie unser Frühstück raus. Und mein Vater hatte eine Jacke auf dem Wagen liegen gehabt. Gell? Das haben sie alles mitgenommen. Gell? Die haben nicht, sie haben sich nicht mit uns unterhalten, sind gleich weiter. Gell? Und da sind sie ins Dorf rein. Anders als befürchtet, bleibt Weimar von den befreiten Häftlingen weitgehend verschont. Es wird nur wenig geplündert. Doch auf die nahegelegenen Dörfer ergießt sich ein apokalyptisch anmutender Zug zerlumpter, verhungerter, kahlgeschorener Kreaturen. Die Häftlinge suchen Nahrung, Freiheit, Freizügigkeit, manche auch Rache. Bereits am 11. April hatten die ersten Kampftruppen der Amerikaner das Lager erreicht. Zwei Tage später übernahm die 3. US-Armee unter General Patton das Lager. In the official report, the Buchenwald camp is termed an extermination factory. The means of extermination? Starvation complicated by hard work, abuse, beatings and tortures, incredibly crowded sleeping conditions and sicknesses of all types. By these means, the report continues, many tens of thousands of the best leadership personnel of Europe have been exterminated. Bodies stacked one upon the other found outside the crematory. Der kommandierende General hat gestern Nacht befohlen, dass mindestens 1000 Einwohner der Stadt das Lager Buchenwald heute noch besichtigen, um sich von den Zuständen dort zu überzeugen, bevor diese geändert werden. Zur Teilnahme sollen verpflichtet werden, Männer und Frauen im Alter von 18 bis 45 Jahren, in erster Linie Mitglieder der aufgelösten NSDAP, von denen 2/3 der wohlhabenderen und 1/3 der weniger bemittelten Bevölkerungsschichten angehören sollen. Sie müssen kräftig genug sein, die Anstrengungen des Marsches und der Besichtigung auszuhalten. Ich habe mich da eigentlich ziemlich ferngehalten. Wie das so war. Also erstmal, ich hatte keine Lust zu diskutieren. Ich hatte an die Deutschen nicht die besten Erinnerungen. und habe eigentlich nur gesehen, wie sie reinkam, aber bin eigentlich so mit ein paar Freunden im Lager spazieren gegangen. Ich wollte nicht. Ich hatte zu viel schlechte Erinnerungen. Ja, und wie das manchmal im Leben ist, wahrscheinlich auch so ein Gefühl des Hasses, der nicht gut ist. Ich habe das später begriffen. Hass bringt gar nichts zustande. Im Gegenteil, er verkleistert nur die Gedanken und hilft überhaupt nicht, sich mit irgendetwas auseinanderzusetzen. Geht nicht. Ich überlege, was in Klaus Troisdorf wohl vorgehen mag, wenn er seine Geschichte immer wieder erzählt. Nach der Befreiung hat er studiert, später als Stadtbezirksbürgermeister in Erfurt gearbeitet. 1969 wurde er Direktor der Buchenwald-Gedenkstätte. Zunächst hat er sich gesträubt. Es dauerte Wochen, bis er sich an sein Büro gewöhnt hatte, in der ehemaligen SS-Kaserne. Trotzdem hat er die Arbeit gemacht. Hat ein Museum eingerichtet, Vorträge gehalten, tausendmal das Unglaubliche erzählt. Aber er hat auch die Kampfdemonstrationen auf dem Ettersberg organisiert, hat am antifaschistischen Mythos der DDR gestrickt. Seit 1989 ist er Rentner. Die Buchenwald-Gedenkstätte im Herbst 1994. Eine weite leere Fläche, auf der sich nur noch die Fundamente der 50 Häftlingsblocks abzeichnen. Der Wind pfeift ungehindert über den Schotterboden. Kein Baum, keine Hecke schützt den Besucher. Typisches Buchenwaldwetter. Man könne zwar eine Barke sich anschauen, aber was ich da drin abgespielt habe, das könne man nicht nachvollziehen. Inwieweit das berechtigt ist oder nicht, das ist damals eine Entscheidung gewesen. Gegenwärtig, wie gesagt, eine Barke aus dem Häftlingsrevier wieder aufgebaut, aus verschiedenen Bereichen zusammengesetzt. Appellplatz, täglich zweimal antreten. Und da rechts neben dem Tor stand dann die Lagerkapelle, wo sie denn zum Städtele hinaus wurde morgens gespielt, weil ja die Kolonnen dann zur Arbeit abrückten. Und abends wurden dann die einkehrenden Kolonnen mit Märschen wieder empfangen. Eine Gruppe aus Stuttgart auf einer Rundreise durch den Osten. Dessau, das Bauhaus, Weimar, Goethe. Buchenwald gehört für sie selbstverständlich dazu. Sie diskutieren, wie es passieren konnte, wie sie sich verhalten hätten. Betroffene Gesichter, Ratlosigkeit. Alle hatten zuzuschauen. Deutsche in Buchenwald. Sie sind als Besucher gekommen, freiwillig. 50 Jahre sind seit der Befreiung des Lagers vergangen. Im April 1945 kam kaum ein Deutscher aus freien Stücken. Dora und Brunhilde, die beiden Schwestern aus Ortstedt, wurden von einem Häftling ins Lager geführt. Der hat uns mit hochgenommen. Der hat ja zu meinem Vater gesagt, Oskar, mach nämlich deine zwei Töchter mit hoch. Die müssen das sehen. Wunderschön, so schönes Wetter. Natürlich im Frühling. Warm sind wir da hoch. Wir zwei und der. Und überall Häftlingshorden an uns vorbei. Ich habe manchmal, gedacht, wenn die uns jetzt hier schnappen, was will denn der dagegen machen? Hat uns keiner was getan. Ja, sagt er, seht das nur, was ich. Ja, wir wissen es ja, aber war schlimm. Sind wir dann ausgelaufen und da haben wir das blaue Wunder gesehen, wo man so erschrocken gewesen ist, dass man wirklich gesagt hat, hat es denn sowas gegeben oder gibt es denn sowas? Ja. Wir sind dann an den Steinbruch vorbei, das weiß ich noch. Und dann, wo das Krematorium ist, da haben die uns mit davor genommen. Ich weiß nicht mehr, wer uns dann aufgejagt hat, wer das war. Da standen in den Krematorium hoch, sehe ich noch, dann Drahtzahn, ein Haufen tote Häftlinge, aber hoch. Aber wie eine Pyramide hatten sie die aufgeladen, nackig. So wie die Heringe, so richtig gestapelt. Grausam, die guckten über den Zaun weg, über die Bretterplanke weg. Sie hatten es ja gut zugedeckt, mit durchsichtiger Folie ringsum Erde dran geschaufelt. Da sahen wir drunter die Leichen, die Skelette. Knochen mit Haut bezogen, so was Unglaubliches. Erschlagene Schädel. Das, wir stehen da, meine Schwester und ich, wir waren wie betäubt, haben wir an dem Menschenhaufen gestanden, das können Sie sich vorstellen. Also man ist da auch noch jung gewesen und das Entsetzen, das war, als wenn man im kalten Wasser steht. Wir hatten überhaupt kein Leben mehr in uns. Da klopft uns sowas auf die Schulter, wo wir standen. Und wir guckten uns um. Da steht hinter uns so ein riesengroßer Necher, natürlich als dort mit Stahlhelm, Kaugummi, kaut, kaunt. Und guckt uns so hämisch an und zeigt auf den Haufen. Und das ist deutsche Kultur. Wir haben uns geschämt. Wir wären am liebsten mit in den Hafen gekrochen. Glauben Sie das, wie wir uns geschämt haben, wo der uns sagt, und das ist deutsche Kultur. Scheußlich. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, jetzt haue ich ab. Ich will nicht mehr sehen. Da bin ich gelaufen. Ich wusste gar nicht, wo ich war. Und anstatt, dass ich nach Uttstedt kam, war ich in Hüttelstedt. Trotzdem, dass man doch hier groß geworden ist in dem Wald. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Alle Augenzeugen, die ich befrage, tragen die Erinnerungen an das vor 50 Jahren Gesehene mit sich herum. Einige erzählen von Albträumen. Mancher, der dabei war, möchte sich gar nicht erinnern oder vermutet hinter meinen Fragen böse Absichten. Man solle diese alten Geschichten doch endlich ruhen lassen. Wir sind dann heim, unterwegs. Wir haben kein Wort mehr gesprochen zu dem, der uns da mit hochgenommen hatte. Der sagte nur immer zu uns, na, ihr Mädchen. Glaubt das nun? Wir hatten es ja vorher schon, wir wussten ja, was ist, aber wenn man das so naturgetreu sieht, das kann man, ich erzähle das meinem Enkel, ich erzähle es auch meinem Sohn, der hier zu Hause wohnt. Ich habe manchmal das Gefühl, als wenn sie es gar nicht hören wollen. Oder denken vielleicht, die Oma spinnt und erzählt uns ein Märchen. So haben wir es erlebt. Vier Wochen, nachdem der letzte Häftling das Lager Buchenwald verlassen hat, werden neue Gefangene interniert. Der sowjetische Geheimdienst hält in seinem Speziallager Nummer 2 einige wirkliche NS-Verbrecher, viele kleine und große Mitläufer, Hitlerjungen und unzählige Denunzierte fest. Wenig später auch echte und vermeintliche Gegner des neuen Regimes, Sozialdemokraten, Bürgerliche. Mancher ist zum zweiten Mal hier. Bis zum Februar 1950 sterben mindestens 7000 Menschen an Krankheiten und Unterernährung, ein Viertel der Internierten. Diese Toten werden in Massengräbern verscharrt. 1949 entsteht am Südhang des Ettersberges ein Ehrenhain zum Gedenken an die 60.000 KZ-Opfer von Buchenwald. Erst 5 Monate danach wird das sowjetische Internierungslager aufgelöst. Was hat man aus unserem schönen Ettersberg gemacht? Weimarer Erinnerungen an das Konzentrationslager Buchenwald. Feature von Henry Bernhardt. Redaktion Holger Jakesch. Es sprachen Conny Wolter und Jörg Lichtenstein. Schnitt Holger Klimchen, Ton Holger König. Regieassistenz Andreas Meinitzberger. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1995. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.